Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und es ist mal wieder Netzstimmenzeit. Diesmal mit dem Gero Pflüger. Wie war das? Digital ackern, ne? Kreativ ackern, ja. Kreativ ackern, kreativ digital ackern. Gero, wer bist du und was machst du? Ja, hi, ich bin Gero, komme aus Hannover und bin Social Media Berater. Ich unterstütze also Unternehmen dabei, dass sie erfolgreicher werden im Social Web als Berater, als Trainer für die Mitarbeiter der entsprechenden Unternehmen und auch als Agentur bin ich unterwegs. Da haben wir ja einige Themen, ne? Zustand des Internet. Wir beide haben immer mal wieder mit zusammen zu tun, so in diesem sehr entspannten Spannungsfeld zwischen Xing und LinkedIn. Vielleicht nehmen wir das mal so als erstes Dingens. Oder ich sage jetzt mal so, wenn jetzt so ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, hey, ich will Internet oder so, ja, ich will da was machen oder das funktioniert alles nicht oder das taugt alles nichts oder so. Wie fängst du da an? Also was sind so die Ansätze? Es geht immer davon aus, dass ich mir anschaue, meistens gemeinsam mit dem Unternehmen tatsächlich, wo denn gerade der Ist-Zustand ist. Ich möchte also gerne wissen, wo die bereits aktiv unterwegs sind. Typischerweise sind die ja schon alle im Internet unterwegs. Wenigstens im Internet. Die meisten haben wenigstens eine Website. Und von da aus Oder im starte ich dann. schlimmsten Fall 28 Einträge bei irgendwelchen pseudogelben Seiten. Ja, genau. Ja, darüber reden wir nicht, aber die meisten haben tatsächlich Internetseiten wenigstens. Viele davon sind, naja, sagen wir mal, ein bisschen altmodisch und vielleicht nicht mehr auf die aktuelle Zeit angepasst, aber von da aus müssen wir dann starten. Die meisten Websites, auch im B2B-Bereich beispielsweise, müssen mobil optimiert sein und viele sind es einfach nicht. Das heißt, bevor man mit Social Media Arbeit anfangen kann, muss man tatsächlich erstmal den Status der Website überprüfen. Und dazu zählt eben, es muss mobil optimiert sein. Das heißt, wir sind nicht in dem Zustand, wo wir jetzt wirklich sagen können, Webseite braucht kein Mensch mehr. Oh, ganz im Gegenteil. Die Website ist der zentrale Aspekt jeglicher Marketingaktion. Schau, wenn wir uns mal vorstellen würden, dass Facebook oder LinkedIn oder wer auch immer einfach sagt, sind alles amerikanische Unternehmen, ja, die Europäer mit ihren komischen Datenschutzvorgaben und mit ihren komischen Privatsphärevorgaben und dem Privacy Shield, der durch EU-Gerichte gekippt wird, da sind wir einfach nicht mehr sicher. Ja, da können wir La la unserem la, Geschäft nicht mehr Entschuldigung, nach. Private, du hast Ja, Privacy Shield gesagt. La la la, DSGVO. Gänseblümchen. Ich muss auf was anderes DSGVO, Privacy denken. Shield. Also da können wir unseren Geschäften nicht mehr sinnvoll nachgehen und die ziehen sich einfach vom Markt zurück. Was machen wir dann? Ja, dann sind unsere Inhalte, die wir alle bei LinkedIn, Pulse und wie das alles heißt, veröffentlicht haben, die sind weg. Die sind dann einfach schlicht und ergreifend nicht mehr aufrufbar von uns und Oder wir dann müssen ist. machen wie die Chinesen und tunneln. Ja, genau. Aber das hilft natürlich nichts, weil wir müssen ja unsere Marketingaktivitäten in irgendeiner Form sinnvoll fortsetzen können. Und wenn unser Content verschwunden ist, weil der eben auf einer fremden Plattform ist, in einem fremden Land, wir keinen Zugriff mehr drauf haben oder weil unsere Seite gesperrt worden ist oder was auch immer, dann sind wir gekniffen. Und deshalb müssen wir eine Website haben, auf der unser Content, um den es letztendlich im Social Web immer geht, auf dem unser Content lagert. Und von dort aus können wir dann unseren Content teilen in den Netzwerken, die gerade zur Verfügung stehen, auf den Plattformen, die gerade zur Verfügung stehen. Und da spielt es dann keine Rolle, ob das nun Twitter ist oder Facebook oder LinkedIn oder Xing oder meinetwegen mein VZ. Ja, also das gibt es ja auch neuerdings wieder. Ja, ich habe mir sogar einen Account besorgt, wobei das sind Ich wieder auch. so Nasen, die dir nicht irgendwie einmal in der Woche mindestens eine Mail schicken und dann vergisst du wieder total, dass du da überhaupt bist. Also ich Ja, wir höre brauchen von halt denen gar nicht. Alternativen Ich höre zu von den denen gar nicht amerikanischen mehr. Dienstleistern Ja. und zu einer amerikanischen Zum Plattform und Beispiel Xing. zum Beispiel Xing, ganz Aber da reden genau. wir nachher nochmal drüber. Ich wollte noch ein paar Anmerkungen dazu machen, zu dem, was du gesagt hast. Wir sind uns ja, das Hauptproblem zwischen uns beiden ist ja, meistens sind wir uns ja gar nicht so uneins, nur manchmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Also wenn man sich das jetzt anguckt, was hat die Datenschutzgrundverordnung? Auch so ein Lalala-Wort, ne, wo man lieber, ja, Nicht aber zuhört, ja. was hat es erzeugt? Es hat erzeugt, dass es jetzt in Kalifornien eine Regelung gibt, die, glaube ich, einfach mit Google Translate irgendwie übersetzt worden ist, wahrscheinlich, ja, und ein paar amerikanische Paragraphen eingefügt. Und es hat dazu geführt, dass jetzt einfach ein paar Services, kann es sein, alle außer TikTok oder so, einfach europäische Server gemacht haben und gesagt haben, na gut, dann verwalten wir eure Daten halt bei euch. Ja, also jetzt mal das Szenario, was du malst, also es ist ja jetzt nicht so, also wenn jetzt Google sagt, okay, wir gehen nicht nach China, da kann man ja mal noch drüber reden, ne? Also wenn sie den Rest der Welt haben, ist die, wie war das, die Welt ist mir genug. Nicht genug heißt der James-Bond-Titel, aber in dem Fall reicht eigentlich die ganze Welt außer China, reicht ja, ja. Aber wenn natürlich jetzt Unternehmen sagen, naja, die ganze Welt außer China und Europa, dann wird es dann schon eng, oder? Wenn ich nur auf dem amerikanischen Markt rummache. Also dann komme ich natürlich, also ich komme, wenn ich nur auf dem amerikanischen Markt rummache, komme ich nicht in die Größe von Amazon, nicht in die Größe von Google, nicht in die Größe von LinkedIn, nicht in die Größe von Apple. Es geht ja nicht nur um den amerikanischen Markt. Es geht um alles außerhalb Europas. Und das ist nach wie vor ein großer Markt. Damit kannst du immer noch ganz gut Geld verdienen und immer noch reich werden. Europa ist ein Problem für alle, die jetzt nicht so diese strikten Vorgaben haben wie wir. Und jetzt mal ganz im Ernst, die Datenschutzgrundverordnung ist gut und schön, aber nur für den Endverbraucher. Bei allen anderen Unternehmen insbesondere hat es vor allem riesige Unsicherheiten hervorgerufen. Das führt, also ich meine, das Schwierige an der Datenschutzgrundverordnung ist nicht, dass sie da ist. Ganz im Gegenteil, ich befürworte das, dass es ein solches Rechtskonstrukt gibt. Was ich allerdings nicht gut finde, ist, dass so ein kleiner Krauter wie mein Bäcker hier im Dorf die gleichen rechtlichen Anforderungen bei der Aufnahme einer Bestellung von einem Kunden zu beachten hat, wie, ich sag mal, Bosch oder Siemens. Da sind die Verhältnisse einfach nicht gewahrt. Oder wenn ich oder du meinetwegen, wir sind ja zwei relativ sehr kleine Unternehmen, wenn wir eine Mailingliste haben oder einen Newsletter oder sowas, dann sind an uns Anforderungen gestellt, die wir aufgrund mangelnder juristischer Kompetenz und auch mangelndes Budgets gar nicht wirklich beachten können. Wir müssen Ich hätte locker einen Jahresumsatz, den Jahresgewinn, wenn ich gar einen Jahresumsatz in Rechtsberatung stecken können. Ne? Richtig, also. Locker, ganz genau. Und ganz ehrlich, ich habe auch ziemlich viel Geld da reingesteckt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, hallo liebe Datenschützer, hört mal gut weg jetzt bitte. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unfassbar viele Fehler bei mir vorliegen. Nur ich kann es nicht nachhalten, ich habe ja auch noch was zu tun, ich muss ja arbeiten. Ja. Und das ist ein... Ich glaube, ich sage jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, weil sonst garantiert ein paar Datenschutz. Aber ich habe einen Datenschutzbeauftragten, der ist da dran und den bezahle ich auch jeden Monat. Mhm. Und das ist halt tatsächlich auch eine Datenschutzfirma und die tun nichts anderes. Das heißt, ich bin da einigermaßen safe. Nur trotzdem, also wenn da einer käme und bei mir tut der auch nicht für dich, ne? Wühlen würde, du hättest keine Chance letztendlich. Ne? Ich meine, jeder Steuerberater oder was auch immer, Anwalt, der haftet, aber bei Datenschutz haftet auch der Anwalt nicht. Da sagt der Anwalt hier, hallo. Richtig. Ne? Ich hafte hier ausnahmsweise mal, also schreibt da rein hier, oder auch dein Datenschutzbeauftragter, der haftet auch nicht, wenn bei dir was schief läuft. Ne? Das ist eine ganz komische Nummer und hier wird mit zweierlei Maß gemessen einfach und ich finde das nicht angemessen. Also da, ich glaube, um das abzuschließen, ich glaube, wir sind uns beide einig, da hätte es irgendwo eine mehr oder weniger dynamische Linie gebraucht, wo man sagt, entweder unter so und so viel Leuten, unter so und so viel Kunden, unter so und so viel Umsatz, was auch immer. Unter so und so viel verwalteten Daten. Das reicht ja schon. Ja, also man kleine muss die Unternehmen aber aufzählen. Also es ist ja das Absurde, um es doch nicht abzuschließen, das Absurde ist ja, wenn man die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung erfüllen will, dann muss ich mehr Daten über meine Kunden sammeln, als ich bisher habe. Und das ist total absurd. Ja. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, und das passiert mir fast jeden Tag, ich melde mich bei einem Online-Webinar an, bei einem Webinar an, ja, und dann will der meine Straßenadresse. Ja. Warum zum Beep will der meine Beep-Straßenadresse? Ja. Wozu? Ja. Ich bin ja auch nicht mal theoretisch können wir noch sagen, Gewerbegebiet, weiß der Geier, ich wohne hier in einem Kaff, hier in der Straße ist sonst kein anderes Business, das heißt, der kann da auch nicht irgendwas Intelligentes, der kann mit meiner Straßenadresse exakt null anfangen. Postleitzahl würde ich mir jetzt noch halbwegs gefallen lassen, weil wenn der dann sagen würde, wenn wir mal was in ihrer Nähe machen, dann informieren wir sie. Ja, aber dann könnte er auch einfach rummailen und sagen, wir machen da, da und da was und dann sehe ich ja, ob er bei mir in der Nähe ist oder nicht. Ja, genau. Ja, also Also diese da, berühmte, und dann will er meinen Vornamen und dann meinen Nachnamen und dann will er noch Herr oder Frau. Ja? Da sind wir auch schon mal wieder durch. Ja? Gestern hatte ich wenigstens noch ein Formular, wo dann war unentschieden. Ne? Also das ist schon ein bisschen mehr im 21. Jahrhundert angekommen. Aber warum muss der Herr oder Frau wissen? Ja? Warum, also damit der Newsletter personalisiert werden kann. Darum. Ja, genau. Ich frage von Leuten, die von mir irgendwas Regelmäßiges beziehen, das ab, was ich brauche, nämlich ihre BEEP-Mail-Adresse. Punkt. Genau. Ja? Datenschutz ist kein schönes Thema. Lass uns über Social Media reden. Lass uns über Social Media reden. Genau. Gut, also wenn jetzt ein Kunde sagt, Xing oder LinkedIn, ja, um mal so richtig reinzubohren, ja, richtig wo wir jetzt ein bisschen gucken können vielleicht oder ein bisschen differenzieren können. Ja. Was sagst du? Oder beziehungsweise wem sagst du was? Ja, es ist eine schwierige Nummer. Ne? Also wir haben hier in Deutschland tatsächlich eine Sondersituation, denn wir haben eine Plattform mehr als der Rest der Welt. Deutschland, Österreich, Schweiz. Ne? Also Xing ist außerhalb des deutschsprachigen Bereichs nach meiner Kenntnis komplett irrelevant, kennt kein Mensch. Ja. Bei LinkedIn ist es anders. Das heißt, wer irgendwie internationale Kontakte hat, berufliche internationale Kontakte hat, der ist sowieso in aller Regel über LinkedIn mit denen verzahnt. Es kommt aber dann doch so, dass sehr viele gleichzeitig auch bei Xing sind, was auch sinnvoll ist, weil man ja auch mit anderen Unternehmen zu tun hat, die nicht international sind und die deshalb gar nicht bei LinkedIn auftauchen müssen. Viele geschäftliche Kontakte, die ich habe, laufen tatsächlich ausschließlich über Xing, weil das ist klassisch deutscher Mittelstand. Die arbeiten mit weiterem deutschen Mittelstand zusammen und mit keinen ausländischen Unternehmen. Das heißt, da ergibt sich keine Notwendigkeit für internationale Kontakte. Gleichzeitig aber ist es so, dass die Nutzerfreundlichkeit doch eine große Rolle spielt. Und viele Menschen sind tatsächlich nicht so fürchterlich digital affin. Die brauchen irgendwas, was sie schon kennen. Und da kommen wir dann zu Empfehlungen, die halt, naja, doch häufig Richtung LinkedIn führen. Also weg von Xing und hin zu LinkedIn, weil LinkedIn immer Facebook-ähnlicher wird. Und das ist eine Oberfläche, die meisten Leute tatsächlich schon kennen. Warst du das jetzt oder war das jemand anders, wo ich kürzlich dann gelesen habe, ja, ich habe ja in letzter Zeit LinkedIn immer so gelobt, aber es wird immer Facebook ähnlich. Also ich finde es irgendwie witzig, ja, dass die einen, ich meine, selbst die Xing-User sagen schon, Xing wird immer mehr wie Facebook und LinkedIn wird immer mehr wie Facebook und Twitter wird immer mehr wie Facebook, wobei das ja insofern gelogen ist, als Facebook ja, wie wir beide wissen, Twitter nachgebaut hat. Ne? Also genau. Das finde ich dann auch immer wieder witzig, wenn die Leute sagen, Twitter wird immer mehr wie Facebook. So dachte ich, du, hallo? Ja, du bist auch erst seit gestern da. Bringt einem das jetzt wirklich was, wenn, ich meine, wir beide sind da wahrscheinlich die Falschen, die man da fragt, ne? Bringt einem das wirklich was, wenn man Facebook kennt, um sich in LinkedIn zurechtzufinden? Ja, es hilft schon, weil es die Einstiegshürde kleiner macht. Und da musst du nicht mehr so weit laufen, musst du nicht mehr so anstrengen, um quasi diese Hürde zu überwinden. Bei Xing ist das sehr viel anstrengender, weil einfach Xing schon, was das User-Interface angeht, seit ungefähr fünf Jahren nur Fehler macht. Nur Fehler macht. Der jüngste Rückschritt, den sie da gemacht haben, war einfach, dass sie angefangen haben, auf ein Design zurückzugehen, das Anfang des Jahrtausends mal cool war. Ja, also beispielsweise die Profilbilder, die eigentlich überall entweder rund oder quadratisch sind, die haben sie jetzt rund mit so leicht, also quadratisch mit leichten Abrundungen an den Ecken gemacht. Das ist ein Design, das man Anfang des Jahrtausends hatte. Den Gewinn habe ich auch nicht verstanden, was da die Denke war. Rückwärts purzeln im Aussehen allein schon mal. Ja. Das ist aber nicht modern. Das nächste ist diese komische Seitscrollerei, die sowohl auf im Feed auf der App und wie auch auf dem Desktop letztendlich da ist. Das ist ja ganz lustig. Das ist eine ganz lustige Spielerei. Das Problem ist nur, dass eine Plattform, eine große Plattform, die Millionen von Nutzern hat, nicht sinnvoll dem generellen Nutzerkonzept des Internets entgegenstehen sollte. Das generelle Nutzerkonzept des Internets ist, dass man eine Menüleiste hat und diese Menüleiste sorgt dafür, dass man die Inhalte gut findet und die Inhalte sind die werden vertikal gescrollt und nicht horizontal. Wobei das heißt, horizontal wird nur gescrollt in der App. Nee. Auf der Webseite nur nach unten. Auch auf dem Desktop wird gescrollt. Aber nach unten. Ich mich zu erinnern. Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken. Guck doch mal in Xing rein. Ja. Nee, das geht, dort geht es nach unten. Also in der App finde ich es auch ein bisschen. Also, du hast, du hast da. Wir sind uns einig, dass da ein bisschen was komisch ist. Und zwar, um es kurz zu beschreiben, in der App ist es so, das sind es drei Zeilen, Kontakte, wie heißt News und Gruppen, genau. Und das dritte ist Karriere. Und das sind so Quadrate, die nebeneinander so sind. Ja. Während, also theoretisch könnte man es jetzt emulieren, wenn wir uns jetzt da gerade da rein springen würden, aber egal. Das ist in der Tat ein bisschen ungewöhnlich, dass man da nach rechts scrollen muss. Ich gehöre nicht zu den 60%, also ich mache schon manche Sachen per App, aber ich gucke da, hat mir jemand eine Nachricht geschickt und beantworte die vielleicht kurz oder so, aber ich scrolle jetzt nicht über die App durch Kontaktanfragen oder gar durch die News. Wobei ich sehe durchaus, und ich glaube, die Zahlen von Xing, weil manchmal weiß ich nicht, ob ich die Sachen sagen darf oder nicht, aber ich glaube, das darf ich sagen, die haben eine Mobil-Usage von den üblichen 60%, 70%, 80%, also 60%+ auf jeden Fall. Das ist wenig. Aber ursprünglich hatte Facebook das auch. Genau, das ist wenig und da kommen wir auch gleich drauf, was da meine ich. Kann es mir auch nicht vorstellen. Die haben 60%+ haben sie Mobile Usage, also von ihrer Seite. Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist das mehr als 60%. Also das sind jetzt auch Zahlen, die sind, also seit ich die gehört habe, das ist, glaube ich, schon wieder 4 Jahre her oder so. Ja. Ich überlege jetzt gerade, das war das Ambassador-Treffen in... Da darfst du da bestimmt nicht drüber reden. Aber ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es weniger als 80, also das ist eine Weile her. Also ich gehe auch davon aus, dass die Quote höher ist, vor allem wenn wir beide uns angucken, wie viele Zugriffe hat unser Profil und wie viele der Zugriffe kommen von Mobile. Ja? Hat sie in einer App gesehen, dann ist das schätzungsweise so um die 80%. Locker. Würde ich jetzt denken. Abgesehen davon, du kannst ja auch, ich habe eine B2B-Website und da ist auch so ein komisches Analyse-Tool drauf. Und natürlich kann ich sehen, wie die Leute auf meine Website zugreifen. Und wie gesagt, es ist B2B und ich habe locker 70% Zugriff über Mobiltelefone. Und da sind nicht mal die Tablets mit eingerichtet, das sind Mobiltelefone, die auf mich zugreifen. Okay. Und das wird, bei Facebook sind es weit über 90% Zugriffe über die App und über Smartphones, weit über 90, und das selbst in dieser digitalen dritten Welt Deutschland. Ja. Weltweit sind 97%, in Deutschland nur 94, glaube ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Xing da eine große Ausnahme macht. Also der Trend im Internet geht eindeutig in Richtung Mobiltelefon und eigentlich brauchen wir nicht mehr über Mobile First zu reden, wenn es um die Entwicklung von Websites geht, sondern um Mobile Only. Wenn es auf dem Desktop gut aussieht, nice, ja, aber es muss auf dem Smartphone funktionieren. Es muss dort handelbar sein. Und das ist Xing schlicht und ergreifend nicht. Und diese Side-Scrollerei halt, das ist ein wirkliches Problem, weil es jeglicher Intuition widerspricht. Desktop-Seite ist es kein Side-Scrolling. Ich habe irgendwie 12 Quadrate von den Kontakten. Dann kommen die, und so weit runter blättert dann keiner. Dann kommt News und Gruppen und dann kommt Karriere. Ja. Und meine Hypothese ist, so weit runter blättert keiner, ne? Sodass die Gruppen halt leider weiter an den Rand wandern, wo sie aber, also bei LinkedIn sind die Gruppen ja auch schon versteckt. Ne? Also Gruppencontent landet nicht im Ticker und so weiter. Also die Gruppen werden, also das, was klassisch Forum war, ne? Also das Internet, in dem wir beide groß geworden sind, Foren und Blogs, das spielt eigentlich weder bei Xing noch bei LinkedIn eine wirklich relevante Rolle. Ne? Blogs vielleicht. Bei Facebook aber schon. Bei Facebook eher. Riesenrolle. Ja. Also die Gruppen eben. Und das verstehe ich nicht, dass die Gruppen nicht weiter in Vordergrund schieben. Jetzt mal eine Hypothese und da wäre ich gespannt, was du dazu sagst. Ich habe das Gefühl, ich rede ja sehr, sehr viel mit Leuten, die entweder nur bei Xing sind oder manchmal sogar gerade erst frisch bei Xing sind, weil sie einen Job suchen. Mhm. Ja? Und da ist natürlich wirklich die Tatsache, dass die Daten in Europa liegen und so weiter und so fort und dem europäischen Datenschutz unterliegen und so weiter. Für die ist das ein ein dickes Argument. Ich glaube, jetzt vorhin, als ich mit der Kamera gespielt habe, habe ich irgendwie die Kamera verrutscht. So. Besser. Ich glaube, die war nämlich schräg. Hat mich jetzt gerade irritiert. So, und meine Hypothese ist, dass und viele der Leute sagen mir, ja, Xing und so, mir ist da ein bisschen unwohl, ich bin ja auch nicht bei Facebook und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass Xing durchaus diese ökologische Nische abgreift von Leuten, die zwar in der Karriereplattform Mitglied sein wollen müssen, ja, weil sie jetzt einen Job suchen oder weil ihr Arbeitgeber das erwartet oder, ja, oder weil sie nicht total abgehängt sein wollen, aber dass sie eigentlich mit diesem klassischen Social-Media-Kram eigentlich nichts zu tun haben wollen. Ja. Und wenn ich mir halt angucke, und dir wird es auch so gehen wahrscheinlich, was bei LinkedIn da an Kontaktanfragen manchmal reinkommt, also der afrikanische Banker und der saudische Prinz, der irgendwie investieren will und manchmal auch die Person in Militärklamotten, die auf einen Romance-Scam aus ist und so, das ist schon irgendwie, Wäre Xing internationaler aufgestellt, hätten wir das wahrscheinlich dort auch. Hätten wir das da auch, ne? Also ich habe auch bei Xing gelegentlich mal einen Saudi, aber der ist dann relativ schnell, wird der vom Qualitätsteam wieder rausgemembelt, ja. Diese ganzen Flitzpiepen, die jetzt momentan bei LinkedIn rumlaufen und dir den Erfolgscoaches verkaufen möchten, ja, genau. Die gab es früher bei Xing. Die sind jetzt alle bei LinkedIn, weil da halt. Bei Xing hatte ich die gar nicht so stark. Aber ich habe die gerade auch andauernd bei LinkedIn irgendwelche. Ja. Zuerst quatscht dich eine irgend so eine Model-Schönheit an, ja, und er schickt dir eine Kontaktanfrage. Dann sagst du, ja, bla bla, hab Interesse. Oder ja, weil dann sagst du, ja, mal gucken, was da kommt. Ne? Manchmal kann man ja manchmal kann man auch von den Leuten was lernen. Manchmal kommt direkter Pitch hinterher, ne? Ja, genau. Und dann ruft dich aber irgendein junger Mensch. Mal mit Russischem, mal mit irgendeinem anderen Robot-Slang oder irgendwas an, der dann, ja, der dann für 6.000 Euro versucht, ein Coaching-Programm zu verkaufen. ja. Inzwischen sage ich dann auch schon, also wir können gerne reden, wenn mich nicht als nächstes irgendein jung, dynamischer Typ anruft, der mir versucht, für 6.000 Euro ein Coaching-Programm zu verkaufen, und manchmal ist dann sofort Stille im Kanal. Ja, es ist etwas albern, aber was soll's, ne? Also du findest. Aber was hältst du von der These? Also dass sozusagen das, was jetzt viele und du auch an Xing kritisieren, dass es eben nicht so richtig Social Media ist, also dass es diese ganzen Schnittstellen und so nicht hat und so weiter und so fort, dass das vielleicht gerade der, ich sage jetzt mal, der Unique Selling Point oder vielleicht auch die DNA ist, die es für manche Leute durchaus noch akzeptabler macht. Ich glaube, dass Xing also ich verstehe, was du sagst, ich glaube aber nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, für Leute zu Xing zu gehen. Ich glaube, diejenigen, die wirklich eine Aversion haben gegen Datenkraken, die werden sich nirgendwo groß anmelden. Und die werden nirgendwo ihr Profilbild hochladen. Die werden nirgendwo wirkliche Informationen über sich abgeben. Mhm. Und das werden die auch nicht tun, wenn die Daten in Europa liegen. Denn, also ganz platt gesagt, jedes Datenset, da kann gehackt werden. Und dann sind die Daten eben doch irgendwo im Internet. Und das willst du nicht. Wenn du ganz speziell eben Angst hast vor Missbrauch deiner Daten, dann darfst du dich eben nicht im Internet bewegen. Wenn du Angst hast vor Verkehrsunfällen, darfst du dich eben nicht im Straßenverkehr bewegen. Wenn du Angst hast vor Flugzeugabstürzen, dann solltest du halt nicht fliegen. Wenn du Angst hast vor Schiffsuntergängen, dann solltest du nicht durchlaufen. Sowieso. Aber ich glaube nicht, dass das heutzutage noch ein wirklich großes Problem ist. Es gibt natürlich immer es sind tatsächlich aus meiner Perspektive Einzelfälle, die eben sehr, sehr stark sagen, nein, Datenschutz und hin und her und alle wollen uns ausspionieren. Ich glaube aber nicht, dass das ein wirkliches Problem ist. Ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Menschen, die das Internet sinnvoll für sich nutzen möchten, ein Problem damit haben, irgendwo ein Profil anzulegen. Und ich glaube auch nicht, dass sich sehr viele Menschen echte Gedanken machen und echte Sorgen machen darüber, was mit ihren Daten passiert. Ich meine, an der Supermarktkasse wirst du permanent gefragt, welche Postleitzahl du hast. Du bist bei Payback System. Du kriegst von irgendwelchen, weiß nicht, Kreditkartenunternehmen noch zusätzliche Punkte und so. Und natürlich, du bist permanent ausspioniert, wenn du so willst. Du hinterlässt überall eine Datenspur. Und damit haben die wenigsten Leute wirklich ein Problem. Nee, das glaube ich nicht, dass das ein Benefit von Xing gegenüber LinkedIn ist. Außer bei wenigen tatsächlich. Ich glaube eher, dass sich viele Leute bei Xing anmelden und nicht bei LinkedIn, weil schlicht und ergreifend LinkedIn gar nicht so bekannt ist. Also ich hab ja manchmal wirklich lustige Sachen. Ne? Ich stehe auf einer Karrieremesse mit meinem Xing-Stand, halt Xing Bodensee, bla bla bla, und sage dann hier Profilcheck oder sonst irgendwas. Ja. Und da kam eine junge Frau mit ihrer Mutter und sagt dann, und was ist Xing? Und dann sage ich, ja, Karriereplattform, Jobsuche, Businessvernetzung, sagt sie, ach, sowas wie LinkedIn? Ja, und ich so, aha. Ja, also ich finde es halt auch total, auch was du mit Usability sagst, ja. Ich kenne Leute, die sagen, ja, ich bin bei LinkedIn, weil ich mit der Usability von Xing nicht zurechtkomme. Und andere sagen, ich bin bei Xing, weil ich bei LinkedIn nichts finde, ja. Also ich glaube, das ist, ob das dann gleich verteilt ist. Also dieser Mythos vom großen Exodus zu LinkedIn, ja, den es gibt, ja, ich glaube, also ich halte den für einen Mythos, weil halt, ist meistens anekdotisch, ja, Richtig, es ist anekdotische Evidenz. Was ich aber tatsächlich sagen kann, aus langjähriger Beobachtung, ich führe zu meinem Geburtstag eine Strichliste über Menschen, die mir über verschiedene Plattformen halt gratulieren. Und das geht bei Facebook gut, weil du da dein Geburtsdatum angeben kannst und freischalten kannst. Das geht bei Xing gut und bei LinkedIn eben auch. Und das habe ich seit irgendwie 4 Jahren oder so, dass die Leute eben sehen, meine Kontakte auf den jeweiligen Plattformen sehen, wann ich Geburtstag habe. Und dann gucke ich mir an, wie viel ich an Gratulationen über die jeweilige Plattform bekomme, in Abhängigkeit zur Anzahl meiner Kontakte. Also ich erstelle eine Gratulationsquote. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass Xing aktuell noch ein bisschen die Nase vor LinkedIn hat. In Anbetracht der Tatsache, dass sich meine Kontakte bei Xing und LinkedIn weitgehend decken, das sind tatsächlich identische Leute. Ich habe also bei beiden über 1000 Kontakte, die ich in aller Regel auch tatsächlich in irgendeiner Form kenne oder mit denen ich tatsächlich schon mal irgendwie Kontakt hatte, geschäftlicher Natur. Die decken sich zu, ich würde sagen, 80%. Und insofern ist es sehr interessant zu sehen, wie sich das entwickelt. Leider ist jetzt halt seit 2016, also wann ich die Daten erfasse, noch nicht so wahnsinnig viel passiert, noch nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen. Aber ich vermute, dass die Zeit für LinkedIn spielt. Und also ich habe das jahrelang auch gemacht und ich würde fast vorsichtig behaupten wollen, dass ich einer der Ersten war, der es gemacht hat. Und manche haben dann auch schon gesagt, ich gratuliere dir nicht mehr zum Geburtstag, weil dann komme ich ja in deiner Statistik vor. wo ich dann auch dachte, okay. Dann nicht. Viel Spaß mit der Paranoia, ja. Also es gab, ich habe nicht namentlich, ne. Ich habe aber auch, ich habe Twitter, ich habe... Genau, habe ich auch. Mir ging es auch darum, und ich habe auch Telefon und Post. Ja, und E-Mail und alles. Postkarten. Und genau. So weiter. Und mir ging es auch so ein bisschen, ich habe dann noch unterschieden zwischen öffentlichem und privatem Gratulation. Also Gratulation per PN oder Gratulation auf der Wall. Ja? Also ich finde es ja elegant bei Facebook, dass man da auf der Wall gratulieren kann, weil damit man ja da auch für alle anderen sichtbar wird. Ja? Also das hat ja noch so ein ja. Und ich habe es auch gemacht und ich hatte, glaube ich, die Tendenz, dass es sich zum Öffentlichen gratulieren. Und dann war es so, dass ich schon zum Beantworten, nur um zum Danke sagen, schon 1,5 Tage gebraucht habe. Und dann habe ich das mit dem Zählen irgendwann, ich habe dann irgendwann gedacht, nee, also ich habe Mitte August Geburtstag und da habe ich dann meistens Besseres zu tun, als ja, wirklich 2 Tage am Rechner zu sitzen für die Statistik. Der Peter Wode macht es übrigens auch, also peter.de, ja, genau, der macht es auch. Klar. Und dem habe ich mich darüber schon ausgetauscht. War ganz lustig, weil er mir halt irgendwie so ein LinkedIn-Post irgendwie in den Feed spielte, wo ich halt seine Statistik sah und sagte, hey, ist ja lustig, darüber habe ich einen Blogartikel geschrieben. Mhm. Und dem dann zugeschickt und dann haben wir uns gegenseitig verlinkt. Und, ja, ganz lustig. Also peterwo.de, ja. Genau. Ja, ja, genau. Also peterwo.de. Wo, ja, genau, so war es. Also, ja, der peterwo.de. Ja. Peterwo. Und Ja, also es gab auch eine Geschichte und da bin ich dann auch irgendwann hergegangen. Ich meine, die Bugis-Statistik, die kennst du sicher auch, die jeden Januar rauskommt mit den, also die Blog, also die Statistik, das heißt ein Blog, was Bugisch heißt, Bugischch, der macht jedes Jahr im Januar so Jedes eine Jahr seit Statistik, bestimmt zehn wie viele Jahren. Mitglieder haben welche Netzwerke. Das spart Leuten wie uns sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Manchmal sage ich, was mache ich beruflich? Ich aktualisiere Mitgliederzahlen von Social Networks in Präsentationen. Genau. Ja. Also ich sehe, wir sind uns da einig. Und wo ich dann immer denke, Leute, googelt es doch selber, aber manchmal muss man halt den Leuten das irgendwie klar machen. Leute, da sind viele Menschen. Ja. Und dann habe ich mir mal wirklich, nachdem es zum 8. Mal kam, so, ja, Xing ist entvölkert, bla bla bla. Habe ich gedacht, so jetzt gehe ich mal her und mache eine Statistik und ich könnte es jetzt auch einblenden, aber man kann es mir auch glauben. Also Xing ist seit, ich glaube auch 2016 oder so fängt der an oder 2014, 14 oder 16 fängt er an und seitdem hat Xing 2 bis 4 Millionen, jetzt muss man sagen, Accounts Vorsprung. Ne? Wir wissen beide, dass diese Netzwerke, beide Netzwerke machen was, was andere Netzwerke nicht machen. Twitter kommuniziert monatlich aktive Nutzer, Facebook kommuniziert monatlich aktive Nutzer und Xing und LinkedIn kommunizieren Anzahl von Accounts. Richtig. Und das ist ein bisschen traurig, weil beide kommunizieren nur den kompletten Dachraum oder auch nur Europa. Und das heißt, die Zahlen sind nicht wirklich vergleichbar. Xing ist entvölkert, dem würde ich auch massiv widersprechen wollen. Nein, das ist definitiv nicht entvölkert, aber es ist immer weniger Social Network. Du hast das vorhin kurz angerissen, aber wir zwei haben natürlich eine Kommunikation vorher schon geführt. Das heißt, wir zwei wissen, wovon wir sprechen. Ich glaube aber die Zuhörer nicht. Deshalb lass mich das vielleicht kurz Ja, rekapitulieren. Ich habe gut. an einer Stelle in unserem Gespräch mal erwähnt, dass ich das Gefühl habe, dass Xing immer mehr, also dass Xing eigentlich den Wettbewerb zu LinkedIn intern aufgegeben hat und sich nicht mehr als Wettbewerber von LinkedIn sieht, sondern sich eher positioniert gegen Jobplattformen wie Monster oder Indeed oder ähnliches. Das heißt, die Social-Media-Funktionalität, die Xing ursprünglich mal hatte, schon damals, als es noch OpenBC war, die verschwindet immer mehr. Unter anderem sieht man das daran, dass die Gruppen nicht mehr so richtig im Fokus sind, was ja wirklich eine soziale Inter oder eine Social Interaktion darstellt, zwischen Menschen halt, eine gesellige Interaktion. Und das verschwindet immer weiter aus dem Fokus. Gleichzeitig gibt es keine sinnvolle Möglichkeit, tatsächlich Beiträge von Kontakten, die man in seinem Stream hat, zu kommentieren und im Auge zu behalten. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Die wird dann zufällig wieder zurückgespielt oder eben auch nicht, aber wirklich Gespräche anfangen kann man dort gar nicht. Man kann nicht wie bei Facebook zum Beispiel einen Kommentar schreiben, unter dem sich dann weitere Kommentare auf den beziehen. Man kann aber dann einen weiteren Kommentar schreiben, unter dem es weitere Subkommentare gibt. Geht bei Xing nicht. Bei Xing gibt es nur einen Kommentar-Thread. Das ist sehr schade eigentlich. Man kann also im Nee, nee, Wesentlichen gar nee, es keine. gibt inzwischen, oh, es gibt Threaded-Kommentare jetzt bei Xing. Seit wann? Seit mittelkurz, also seit, sagen wir mal, 4 Wochen. Okay, siehst du? Ja? Ja, hallo? Na? Keiner kommentiert meine Kommentare auf Xing. Habe ich noch nicht in Oliver einer. Ist kommentiert tatsächlich. Also Kommentare. ganz, ganz ehrlich, Ja. das ist wirklich eine sehr neue Entwicklung. Ja, also Sie haben es verstanden. Lass es mich so sagen. Noch bin ich ja bei bestimmten Sachen nicht unter NDA. Oder wir beide nicht. Ich weiß nicht, ob wir dann nachher vielleicht noch drauf kommen. Vielleicht könnten wir das zumindest Mal kurz andeuten, erwähnen, was ja. wir da gerade, warum wir auch jetzt gerade reden. Ich sage mal so, es gibt bestimmte Posten bei Xing, die sehr relevant sind, wo ich habe Leuten hören, dass die Person das Thema Community sehr spannend findet. Ah, das ist ja sehr schön, hervorragend. Ja, Dann und wir wissen, von wem wir reden. Ja, würde es auch also. möglicherweise helfen, und das war der nächste Punkt, der mich Ja. eben zu dem Schluss gebracht hat, dass Xing als Social-Media-Plattform eigentlich nicht mehr wirklich taugt, zumindest nicht als professionelle Social-Media-Plattform, die für Social-Media-Marketing geeignet ist, weil Xing überhaupt keine Programmierschnittstelle mehr hat, gemeinhin API genannt. Und mit einer API wäre es zum Beispiel möglich, dass man mit Social-Media-Tools nicht nur Kommentare oder Beiträge in den Feed hineinpostet, möglicherweise zeitlich gesteuert, sondern eben auch Community Management betreibt. Sprich, ein Kommentar, der unter meinem Beitrag gepostet wird, den innerhalb eines Tools zu verarbeiten. Das geht selbstverständlich mit vielen, vielen anderen Plattformen, bei LinkedIn auch. Ja, bei LinkedIn gibt es ebenfalls die Unternehmensseiten, die ja auch Xing ursprünglich mal hatte. Und dort kann ich selbstverständlich das komplette Community Management, aber da kann ich jedenfalls selbstverständlich das gesamte Community Management, und das ist halt wichtig für große Unternehmen, da kann sich nicht einer auf die Plattform setzen und darauf warten, dass irgendwas passiert. Nein, du brauchst ein Tool, das dir automatisch irgendwie was in eine Plattform hineinspielt, also in ein Dashboard hineinspielt, mit dem du dich dann auseinandersetzen kannst. Denn typischerweise hast du ja nicht nur eine Plattform zu betreuen, sagen wir mal Xing oder LinkedIn, sondern du hast auch noch Facebook, du hast auch noch Twitter, du hast auch noch Pinterest, du hast auch noch YouTube. Und überall muss das Social-Media-Team irgendwie was tun. Und das geht einfach von der Verwaltung her und von der Effizienz her am besten über Tools. Xing verweigert sich da komplett, und das macht es für mich als Profi im Social-Media-Marketing vollständig unattraktiv, auf Xing überhaupt irgendwas machen zu wollen. Denn es ist schlicht nicht effizient. Ja, und jetzt könnte man natürlich ganz frech sein. Also ich habe auch immer mal wieder, manchmal fragen mich Leute, ja, hast du mal Beispiel für Kampagnen auf Xing? Ja. Kampagnen sind doch im Social Media Marketing vollkommen irrelevant. Gut, also, oder ja, also die Frage kommt halt so, ne? Ich weiß auch, ich sage auch immer, Social Media ist keine Kampagne. Ja. Nee. Das ist auch zur Erläuterung, eine Kampagne hat einen Startpunkt und einen Endpunkt. Social Media Marketing hört nicht auf. Genau. Das ist ein Dauerlauf. Genau. Kampagne ist kommt ja von dem Wort Feldzug. Ja? Also hingehen, auf den Kopf hauen, abschleppen. Genau. Und dann sage ich immer, nein, weil das ist keine Marketing-Plattform, das ist eine Networking-Plattform. Insofern könnte man sogar behaupten, dass es mehr Social Media ist als andere Social-Media-Plattformen, weil es eben nicht so sehr vom Social-Media-Marketing, sagen wir mal, vereinnahmt ist. Ja? Also jetzt ganz wilde These jetzt. Ja? Aber vielleicht ist das auch was für Xing spricht. Ich hatte kürzlich eine lustige Erfahrung. Und zwar habe ich mir jetzt gerade so die letzten 4 Wochen mal als Test angewöhnt, alle Leute, und zwar sowohl bei Xing als auch bei LinkedIn, wobei ich zugeben muss, dass ich bei LinkedIn keinen so einen Premium-Account habe, ja, mit dem goldenen In-Zeichen da. Aber was ich halt sehe, also Kontakte zweiten Grades oder dritten Grades, die mein Profil besuchen, da frage ich einfach schicke ich einfach eine Kontaktanfrage und sage, hallo, vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Profil. Wenn Sie noch Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung. Viele Grüße, Oliver Gassner. Und darunter zumindest so in Spiegelstrichen so die wesentlichen Sachen, die ich mache, sodass der vielleicht noch weiß, warum er, ja, es könnte ja sein, dass er wirklich was kaufen wollte, ja, und halt dann nicht, ja, was auch immer. Und das funktioniert verhältnismäßig gut, ja, also manche sagen dann auch nur vielen Dank, gerade keine Fragen, aber bestätigen das einfach. Und dann hat eine geantwortet und hat gesagt, ja, die Nachricht haben sie mir vor ein paar Wochen schon geschickt. Und dann habe ich das angenommen und seitdem habe ich von ihnen auf der Startseite nur Werbung gekriegt. Ja? Aha. Oder es wurde ganz viel Werbung von ihnen auf der Startseite angezeigt. Und dann habe ich natürlich zurückgeschrieben, dass ich darüber natürlich total zerknirscht bin und dass natürlich Xing versucht, irrelevante Dinge anzuzeigen. Das, was ich jetzt im direkten Gespräch Leuten oder im Seminar den Leuten immer sage, ist, naja, wenn sie so viel von mir sehen, liegt es nur daran, dass ihre anderen Kontakte halt nichts machen. Dann ist Xing halt total verzweifelt und muss halt alles von mir anzeigen, ne? Aber die hat halt jeden Tag wahrscheinlich 2 Posts von mir gesehen oder 2 Sachen von mir gesehen. Inzwischen ist es ja bei Xing und bei LinkedIn so, dass nicht nur da nicht live da was durchläuft, sondern bei Xing, bei LinkedIn, da bin ich gerade etwas zerknirscht drüber, sehe ich immer 2 Tage denselben Post ganz oben. Ja. Ja. Also bitte? Ja, eben, da kriegt zwar viele Reaktionen, aber um Himmels Willen, ja, ich will den ja nicht 3 Tage, also ich sehe fast immer 3, 4 Tage lang exakt denselben Post oben. Ja, so ähnlich geht mir das mit den Xing-Nachrichten-E-Mails, wo du dann irgendwie eine ganze Woche lang immer denselben Mist vom Business Punk zugeschickt kriegst. Ja. Also, du musst halt einfach mit Business Punk mal deabonnieren. Das dann kannst du ja nicht. wenn die den Inhalt kuratieren, kannst du nicht die abonnieren. Den habe ich nicht. Ach so, drin. Ja, okay. Ich habe den Marketing-Newsletter und ich habe den, weiß nicht, Social Media oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, okay. Die Inhalte werden dort kuratiert und es sind immer dieselben. Dass ich da nur reingucke, wenn ich ganz verzweifelt bin und nicht weiß, was ich posten soll. Und dann, ja, genau. Dann gucke ich in die News. Ja, das mache ich ja darüber gar nicht, sondern tatsächlich sind ja einige Sachen ganz gut zusammengestellt und leider aber nicht alle. Also tatsächlich, ich habe da schon sehr stark ausgedient. Also, ja, wir waren beim Festhängen, wir waren bei... So, genau, und das fand ich dann interessant. Ich muss zugeben natürlich, dass ich schon sehr, sehr stark mein Feed nutze, schlicht und einfach in der Tat, um, ich nenne es jetzt mal, Kleinanzeigen zu platzieren. Ja? Also gar nicht so sehr, also zum Teil schon für Konversationsthemen, ja? Wobei das ist dann bei mir eher bei Facebook und bei Twitter, da fange ich dann mal komische Diskussionen an. Das mache ich jetzt bei Xing oder bei LinkedIn eher weniger, sondern da poste ich also schon auch mal einen Blogartikel oder so, aber manchmal auch einfach, guck mal, da ist mein nächstes Seminar. Weil ich halt denke, naja, was will denn jemand, der mit mir nicht auf Facebook und nicht auf Twitter, sondern bei Xing und bei LinkedIn verknüpft ist? Der will zumindest mal, also zumindest muss der einfach mal damit rechnen, dass ich mal über das rede, was ich beruflich mache. Ja. Und dass ich sage, hier gibt es ein Seminar, das ich gebe, ja, um Himmels Willen, ja, ich kann ja nicht immer, also ich meine, ich poste da natürlich auch jede Menge Tipps und Anleitungen und weiß der Geier alles für lau, ja, wo ich dann denke, naja, dann kann ich auch mal zwischendurch posten, hier ist ein Link zu einem Seminar, ne, wenn du mal Interesse hast, ja. Und eigentlich poste ich das Link übrigens zum Seminar nicht, damit da einer klickt und bucht, sondern damit der weiß, dass ich solche Seminare mache, ja. Und das im Hinterkopf irgendwann hat. Ja. Ganz aber normal, da, völlig normal und völlig okay. Also, ja, also ich denke dann auch, also ich meine, ich hatte mal den Fall. Es gibt ja diese, Entschuldigung. Ja. Ja, mein Erweckungserlebnis war ein Barcamp Nürnberg und das war das zweite oder dritte, wo ich war, also erst dritte wahrscheinlich. Und da kam einer auf mich zu und sagt, Mensch, Oliver, du bist so ein netter Kerl und machst gute Sessions und so, was machst du eigentlich beruflich? Ja, und ich dachte, oh mein Gott. Ja, ich war ja, klar bin ich auf Barcamps, weil es da nett ist, ne? Aber nicht, weil mir am Wochenende sonst nichts einfällt, ja. Also, und das war für mich so ein kopernikanisches Erlebnis, wie man so schön sagt, wo ich gesagt habe, so, ab heute fange ich an, den Leuten auf allen Kanälen zu erzählen, was Thema ist, ne? Was Sache ist. Ja, weil völlig legitim. Ich meine, du bist ein Mann-Unternehmen, du kannst nicht irgendwie auf dein Namensschild draufschreiben, du bist von Konzern XY. Genau. Also, natürlich musst du da deine Botschaft auch an Mann und Frau bringen. Ja. Klarer Fall. Und dafür dient Xing, dafür dient LinkedIn selbstverständlich auch. Bei Facebook sehe ich das ein bisschen kritischer. Das ist eben eine Consumer-Plattform. Dort bist du natürlich auch unterwegs als Unternehmer bist du dort unterwegs, aber in deiner Funktion als Privatperson in aller Regel. Aber so 90% der Leute, mit denen ich bei LinkedIn verknüpft bin, sind so Social-Media-Nasen. Nur wir beide sind erst seit vorgestern vor Facebook. Bei Facebook. Ich war auch etwas verwirrt. Warum auch immer. Dass das die einzige Plattform war, wo wir so nicht gegenseitig folgen oder so. Bei Twitter, bei überall. Ne? Überall, aber ja. Nicht sogar, bei Facebook. Hast du ja nicht gesagt, sogar bei TikTok, ja. Aber weiß ich jetzt nicht. Aber da bin ich, also ich habe auf jeden Fall ein Profil, aber ich mag kein Humor. Heimlich ein Profil. Ja, ich muss jetzt noch an meiner TikTok-Strategie arbeiten. Also da, ja, TikTok ist super. Ich habe schon angefangen und dann war mein Handy immer voll Podcasts. Und dann konnte ich nichts mehr bei TikTok posten, weil ich immer keinen Platz für das Video hatte. Und jetzt bin TikTok ist wirklich großartig. Und es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Inhalte, die eben nicht nur Tanz und Musik beinhalten, sondern wirklich richtig toller Content sind. Also da gibt es phänomenale Sachen. Auch Comedy gibt es ganz lustige Dinge. Aber es gibt eben auch wirklich tolle Sachen, die man dort lernen kann. Und zwar wirklich in jedem Metier. Ich finde das ganz großartig. Genau, ich empfehle gleich eine Kategorie noch oder zwei. Das eine ist, bei Comedy gibt es ja zwei Sorten. Es gibt so Originalsachen, ne, wo wirklich jemand gesprochen werden. Was Witziges macht. Und dann gibt es diese Lip-Dub-Comedy, wo ich am Anfang auch das total witzig fand und alles geliked habe. Da muss ich jetzt mal irgendwann hingehen und das alles wieder entliken, weil mir wurde dann 28 Mal dieser Notfallsanitäter angezeigt, dieses Notfallsanitäterlied, wo ich dann dachte, ja, die ersten zwei Male war es ja ganz witzig, aber ich muss es jetzt nicht noch 8-mal sehen und es gibt auch keine relevant besseren Arten mehr, wie man das umsetzen kann. Es gibt und dann kreative Leute und so, fantastisch. Bitte? Es gibt ganz, ganz tolle kreative Leute. So, man kann sie als Zauberer bezeichnen, aber es sind eher Visualisierungskünstler, würde ich sagen, die mit Schnitten arbeiten, die unglaublich perfekt gemacht sind und großartige Szenarien voraussetzen, sehr viel Aufwand bedeuten und so. Ja. Und also dann gibt es Leute, die erklären, wie man solche Dinger macht. Das finde ich auch ganz witzig. Und ja, dann gibt es, was ich sehr gerne da habe, ist, es gibt Leute, die Rezepte da. Ja, ganz toll. In einer Minute. Es ist phänomenal. Es ist absolut geil, ja. Ich habe noch nichts davon nachgekocht, aber ich habe jedes Mal toll anzusehen. Ja. Und dann gibt es so Leute wie Herr Anwalt und so, der die machen da richtig. Oder auch Rechtsanwalt. So. Ein Rechtsanwalt, genau, der heißt, er nennt sich Herr Anwalt. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Ja, das ist egal, Herr Anwalt halt. Genau. Es gibt Lehrer, die dort Unterricht quasi durchziehen, die mathematische Formeln in einer Minute erklären können. Ja, absolut. Ich denke auch, was du nicht in einer Minute erklären kannst, kannst du gar nicht erklären. Also zum Beispiel Vektorgeometrie, Integrale. Ja, also habe ich heute noch, was war das? Wie hieß das? Albträume. Also Vektoranalysis und so weiter und diese ganzen Dinger, schneide eine Kugel mit einer Ebene und lege an den Kreis eine Tangente durch und dann bin ich dann immer gestorben an der Stelle. Genau. Mathe-Grundkurs. Irgendwo habe ich mich da immer verrechnet. Wie war das? Eine Parallele sind zwei Tangenten, die einander in der Unendlichkeit schneiden? Oder wie war das? Zwei Geraden, die einander in der Unendlichkeit Geraden schneiden. Ja. Das ist jetzt eher die poetische. Geht mir semi-peripher am Popo vorbei. Ja, genau. Brauchen wir, also außer Prozentrechnen brauchen wir beide eigentlich nichts mehr. Ne? Und da hilft dann der Dreisatz. Da reicht eigentlich, kann man sich ausdenken. Einfach mal 0,16 inzwischen. Ja? Ja. Heute Morgen habe ich darüber nachgedacht, die 19% waren viel besser sogar im Kopf zu rechnen. Ja? 16%. Als knapp 20 waren. Im Kopf, ja. Ja, es war 20 minus 10%, also nochmal ein Zehntel weg. Ne? Also ein Zehntel mal 2 minus nochmal ein Hundertstel und dann war. Möglicherweise habe ich 7, wie kann das alles? Ja. Gut, nachdem wir jetzt wieder abgeschworfen sind, was müssen wir noch bereden? Also ich meine, was ist denn gerade wirklich spannend im Netz? Also ich meine, was kommt vielleicht? Also ich noch sagen, mehr TikTok oder? Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Das Einzige, was wirklich ziemlich sicher ist, es geht immer mehr Richtung Video. Video-Content. Und das muss kurz und knackig sein. Also das, was TikTok im Prinzip zeigt als Präsentation, kurze, maximal einminütige Videos, das ist, glaube ich, die Zukunft des Netzes. Vor einigen Jahren hat Instagram schon gesagt, dass die Stories, die sie ja erst gerade frisch von Snapchat geklaut hatten, dass die Stories jetzt bereits so gut angenommen werden, dass sie davon ausgehen, dass der reguläre Feed irgendwann keine Bedeutung mehr haben wird. Und jetzt ist es so, sie haben ja wieder TikTok geklaut, also das Feature mit diesem, das auch TikTok halt hat, nennen sie jetzt Reels bei Instagram und das wird prominent auf der Explore-Seite gefeatured. Diese Videos, die werden einfach viel, viel stärker. Das Gleiche sieht man, Facebook hat ebenfalls Stories, WhatsApp hat den Status bekommen, das sind ja drei Plattformen aus dem Facebook-Konzern und dort können wir überall unsere Stories reinbringen letztendlich. Und Facebook plant wohl offensichtlich auch, dass ich nur eine Story erstelle, die dann überall gepostet werden kann. Und dann eben auch von jeder Plattform aus interagiert werden kann. So habe ich das zumindest wahrgenommen, dass das in die Richtung geht. Und das heißt, Story-Elemente, also diese Inhalte, die nach 24 Stunden wieder verschwinden, die werden wohl wichtiger. LinkedIn ist da dran und hat wohl auch diese Story in petto demnächst. Ich habe es noch nicht, irgendwer hat es aber schon. Wer sich einen niederländischen Account gibt, der hat Stories. Ich nicht. Bei YouTube gibt es Stories, die sind dann allerdings länger verfügbar als nur 24 Stunden. Das ist das Ding. In die Richtung geht's. Es geht weg von Text, es geht hin zu Videocontent. Also was mich daran schon an dem Snapchat-Konzept sehr gestört hat, ist, ich meine, ich bin halt von meiner Genese her, was Social Media angeht, ein Blogger. Ja, also das ist das, was ursprünglich mein Schwerpunkt war. Und was ich am Bloggen einfach immer das Beste fand, ist, du postest einmal eine Sache und die ist einfach, also ich blogge jetzt seit 1999, das heißt, die ist 21 Jahre lang verfügbar und kann 21 Jahre lang Traffic machen. Also der berühmte Longtail. Das heißt, wenn einer jetzt irgendwas googelt, was ich 2002 oder so gepostet habe, ja, dann findet er das und dann findet er mich und dann kann er mich fragen und dann kann ich vielleicht sagen, nee, mache ich nicht mehr, aber ich empfehle dir jemand oder was auch immer. Da sind wir wieder Und beim Anfang dieses Gesprächs, wo ich sagte, du brauchst eine Website. Alles andere ist egal, ne? Also natürlich ist es wichtig, dass du deine Website hast, dass du deinen Content auf deiner Seite hast, dass das dir gehört und nicht irgendeinem amerikanischen Konzern oder aber meinetwegen diese chinesischen Stories, die haben Konzern. ja keinerlei Nachhaltigkeit. Das heißt, Richtig. genau das Problem, was wir beide, sage ich jetzt mal, in unserem Business haben oder die Herausforderung, wenn wir nicht kurbeln, ja, dann schreibt Richtig. auch keiner Rechnungen oder bezahlt keiner Rechnungen. Das habe ich ja dann erst recht bei dieser Art von Inhalt. Ja, das heißt, wenn ich halt mal Ja. eine Woche keine Story poste, weil mein Social Media Heini jetzt im Urlaub ist, dann sind die Eyeballs halt weg. Also deine Story machst du bitte selber und nicht irgendein Social Media Typ. Nein, ich meine jetzt als Unternehmen. Jetzt rede ich mal Ja, nicht auch von da mir. gehört, Ja. Also das muss das wenn Unternehmen selber machen. Unternehmen. Grundsätzlich. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, Stories bleiben 24 Stunden. Ein Telefongespräch bleibt nicht so lange. Und ein Telefongespräch richtet sich auch immer nur an einen. Während du hier, also wenn du Kaltakquise beispielsweise machst oder telefonische Akquise machst, da richtest du dich an einen und kannst dem irgendwas sagen und ob der zuhört oder nicht, weißt du nicht, siehst du nicht. Bei einer Story hast du 24 Stunden. Und diese 24 Stunden kannst du bei Instagram zum Beispiel verlängern, indem du ein Highlight draus machst. Dann bleibt das ewig da. Und das können sich Leute angucken. Und du hast halt beliebig viele Leute, die das sehen könnten, letztendlich. Du kannst deine Stories auch so generieren, dass du sie als Anzeige recyceln kannst. Also all das ist denkbar. Und von daher ist das kein Geld, das du zum Fenster rausschmeißt. Ich halte Stories für dramatisch effizienter als Telefonate, weil sie auch weniger Zeit kosten, tatsächlich. Wenn du 100 Leute anrufen möchtest, dann weißt du, wie viel Zeit du dafür verbrauchst. Wenn du 100 Leute auf Instagram erreichen willst, geht das wesentlich schneller. Ist wesentlich Ja, effizienter. ist ja nicht ganz so, naja, gut. Und Also du hast die eben die Analogie ist Möglichkeit. schön. Also die Analogie, mit der gehe ich grundsätzlich mit, wobei die kommunikative Funktion ist ja nochmal verschieden, ne? Ja, das ist wahr. Aber du hast eben die Möglichkeit, über Social Media verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. Zum Beispiel kannst du, also jetzt bei Stories, beim Telefon hast du wirklich nur deine Stimme, mit der du arbeiten kannst. Bei einem Video hast du noch dein Gesicht, deine Mimik, deine Gestik. Du kannst Dinge zeigen, direkt in die Kamera zeigen. Das kannst du zwar bei einem Videocall machen. Wir machen das hier gerade über Zoom. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen jetzt gerade nur per Podcast zuhören. Aber auf YouTube wird man das dann wahrscheinlich auch sehen können hier. Das heißt, Es fliegt zu YouTube, es wird verbloggt bei ogok.de und es landet im im Podcast, Podcast. der irgendwie gar keinen richtigen Namen hat. Der heißt, glaube Ja, ich, siehst du. weiß ich nicht, Okay. irgendwie. Okay. Und bei einer Story, da kannst du eben alles Mögliche machen. Du kannst auch beispielsweise sagen, in dieser Woche möchte ich gerne wirklich ein Produkt vermarkten, in der nächsten Woche möchte ich gerne eine Leerstelle irgendwie besetzen. Und so kannst du über denselben Kanal verschiedene Leute erreichen, die das weitergeben können, die im Prinzip dich unterstützen können, die das weiterleiten können. Das kannst du bei einem Telefonat alles nicht. Also du kannst im Prinzip Empfehlungsmarketing darüber betreiben und Markenaufbau betreiben. Das Image kannst du darüber verbessern. Also das alles bietet dir ein Telefonat nicht. Stories haben wirklich, wirklich sehr viele Vorteile. Aber ich gebe zu, es ist natürlich ein völlig anderer Kanal. Also die Nachhaltigkeit ist halt flöten und im Prinzip macht es Sinn, diese sozusagen transienten Formen, also eben Status, Story und so weiter, sozusagen zu ergänzen, auf der anderen Seite mit statischem Inhalt eben in einem Unternehmensblog oder auf einer Richtig. Unternehmenswebseite. Stories sind ein weiterer Kanal. Mehr ist das nicht, ne? Also wir haben verschiedene Funktionalitäten. Wir haben bei Facebook beispielsweise eine Facebook-Seite, wo wir Status-Updates reinbringen können, also reine Textbeiträge. Wir haben was, wo wir nur Fotos reinpacken können. Wir haben was, wo wir Videos reinpacken können. Wir können verlinken. Wir können alles Mögliche damit machen. Und wir können eben auch Stories machen. Das ist nur eine weitere Möglichkeit, Content zu produzieren und zu vermarkten. Apropos über Instagram haben wir jetzt, also vielleicht sollten wir zum Abschluss nochmal kurz über Instagram reden. Das war ja total hochgejazzt und ist jetzt irgendwie, ja, man weiß es nicht. Ne? Die einen sagen, das ist jetzt der neue heiße Scheiß, so ich verkaufe nur noch bei Instagram, nicht mehr bei weiß der Geier wo, LinkedIn. Und andere, ja, man hat eher das Gefühl, es geht Richtung TikTok. Ja, es kommt aber ein bisschen darauf an, wer dein Publikum sein soll. Ne? Also an wen verkaufst du denn? Im Moment haben wir so eine vorsichtig, also eine ganz, ganz grobe Einteilung. Je jünger das Publikum, desto mehr Plattformen nutzen sie in irgendeiner Form. Einige Plattformen sind da immer bevorzugt, andere nicht so. Es kann durchaus beispielsweise sein, dass ein 13-Jähriger einen Facebook-Account hat, aber da wird er wahrscheinlich nicht besonders aktiv sein, denn seine Freunde sind da alle nicht. Der ist bei TikTok. Der ist allenfalls noch bei Snapchat. Je älter der dann wird, desto eher ist er wieder bei Instagram und bei Snapchat und bei TikTok. Ja. Und dann geht's wieder, dann wird man wieder älter und ist dann bei Instagram und Facebook. Und dann ist man wieder älter und ist nur noch bei Facebook. Das hängt ein bisschen zusammen damit, mit welcher Plattform man groß geworden ist. Denk an Musik. Wenn du in den 80er Jahren groß geworden bist und da die Musik verinnerlicht hast, New Wave und den Rock, den es damals gab und die Popmusik, die es damals gab, dann kannst du häufig mit der 50er Jahre Popmusik nicht so wahnsinnig viel anfangen. Du kannst noch nicht so viel mit dem Jazz deiner Eltern anfangen. Du kannst auch vielleicht nichts mit dem Rap von heute anfangen. Das ist einfach eine Frage der Zeit, in der du groß geworden bist. Und genauso ist es halt bei Social Media Plattformen. Dort sind die Generationen natürlich sehr viel schneller. Facebook ist halt eine der ältesten Plattformen, die wir hier jetzt haben. Und entsprechend ist auch die Plattform von der Nutzerschaft her sehr, sehr alt. Ja, dort haben wir also die Kernnutzerschaft, die ist so zwischen 35 und 55, 60 etwa. Während bei Instagram eine komplett jüngere Generation da ist. Da ist die Nutzerschaft, die Hauptnutzerschaft zwischen 25 und 35. Und das liegt daran, dass vor 10 Jahren, als Instagram gegründet wurde, die Leute zwischen 15 und 25 waren, die Instagram genutzt haben. Die sind einfach mit der Plattform mitgewachsen. Und ja, natürlich kommen neue Leute dazu. Seitdem hat sich die Plattform ja massiv multipliziert. Es kommen neue Leute dazu, aber die Hauptnutzerschaft bleibt zwischen 25 und 35. Und das kannst du sogar nachprüfen. Ja. Da gibt es auch Statistiken drüber. Ja. Und bei TikTok ist es halt so, im Moment ist das eine Plattform für sehr junge Leute. Also die eigentliche Frage war gerade B2B bei Instagram, Fragezeichen, weil das war was ich in letzter Zeit so, was so an mich rankam, wo ich dachte, also ich sehe es eigentlich schon an deinem Gesicht, Es kommt tatsächlich drauf an. Also es besteht die Möglichkeit, dass das funktioniert. Aber wenn ich jetzt beispielsweise, ich sag mal, Blechteile für die Automobilindustrie produziere, dann ist Instagram möglicherweise nicht der Hauptkanal. Aber wenn ich einen Lehrling brauche für meinen Betrieb, dann ist Instagram sicherlich richtig in diesem Bereich. Ich brauche einen Lehrling, der irgendwie Metallbauer werden soll oder der Gerüstbauer werden soll oder der Kfz-Mechatroniker oder wie das jetzt heißt, werden soll. Dann finde ich die sicherlich viel über Instagram. Dann finde ich die sicherlich besser über Instagram als über Xing oder LinkedIn, denn die sind da noch nicht. Xing, ja. LinkedIn, das ist typischerweise ab Eintritt ins Berufsleben und zwar da plus 2, 3, 4, 5 Jahre. Dann erst beginnen die typischerweise auf Xing und LinkedIn zu sein, weil sie sich mit ihren Kollegen verzahnt haben, mit anderen in der Branche verzahnt haben. Also ich habe studiert von 84 bis, verrate ich jetzt nicht, viel zu lange. Ja. ich sage immer, ich habe lang studiert wie Kohl, aber hatte danach keinen Doktor, aber habe eine Zeitschrift herausgegeben, im Rechenzentrum Benutzerberatung gemacht, obwohl ich Deutsch und Englisch studiert habe, während solche Dinge. Aber ich sage den Leuten immer, was glaubt ihr, was ich dafür geben würde, wenn ich mein Netzwerk aus meinem Studium noch hätte? Ja. Ja? Weil ich habe da so alte Adressbücher, da steht dann Benny S. und EVK, ja, das nützt mir alles nichts mehr, weil ich überhaupt nicht mehr... Da kann ich mein Gehirn zermartern, wie ich will, ja. Mir fällt der Nachname nicht mehr ein, ja. Und inzwischen heißen die Leute zum Teil auch anders wieder, ja, gerade die Frauen. Und also vergiss es, ja. Aber wo ich den Leuten immer sage, Mensch, im Studium, da müsst ihr euer Netzwerk sichern, ja. Sichert euer Netzwerk aus dem Studium. Das ist ein super Netzwerk. Das könnte Ja, ja nicht ganz umsonst, leben. gibt es hier diese Bruderschaften da. Wie heißen die? Verbindung. Entweder Das die oder halt das sind einfach die die ersten anderen, die. sozialen Netzwerke aus Studentenzeiten letztendlich. Ja, Ne? Die gibt es seit hunderten von Jahren. Müssen wir noch irgendwas ganz Wichtiges den Menschen mitgeben? Weil wir sind so ungefähr bei einer Ja, Stunde. Einmal ganz wichtig. Wenn ihr auf Social Media irgendwie Marketing macht, bleibt ihr selbst. Bitte, bitte. Bleibt authentisch, bleibt echt. Redet von euch. Social heißt nicht sozial. Sozial, das ist das Deutsche Rote Kreuz. Ja? Das ist die Caritas. Das ist sozial. Soziale Menschen sind Menschen, die hilfsbereit sind zum Beispiel. Wir sind social. Social, die andere Bedeutung von social, also nicht sozial, ist gesellig oder zwischenmenschlich. Darum geht es bei Social Media. Es heißt nicht Social Selling, weil man irgendwie weil man soziales Verkaufen betreibt, sondern weil man zwischenmenschlich ist, das heißt, weil wir man sind gesellig ehrlich, ist. dass wir Es jedes ist eine Mal. Cocktailparty, es ist kein Messestand. Bitte, bitte, bitte beachtet das. Egal, wo ihr seid, welche Plattform auch immer, es ist eine Cocktailparty, kein Messestand. Auch Xing. Bei der Cocktailparty, jeder, der nur ich erzählt, ne, ja, furchtbar. Er hat nicht mehr viele Freunde. Ja, das Gespräch kommt sehr schnell auf das, was man so treibt beruflich, und dann kann man seinen Pitch immer noch loswerden. Aber eine Kontaktanfrage inklusive Pitch ist immer schwierig. Ja. Aber besser eine Kontaktanfrage mit Pitch als eine Kontaktanfrage ganz ohne Text. Genau. Also, bitte werdet Premium-Mitglieder, bei den egal wo ihr seid. Da gibt es je nachdem Soft- oder Hard-Selling, gibt es ganz verschiedene. Man kann sogar Leute anfragen, die man gar nichts verkaufen will, sondern wo man mehr oder weniger sagen will, naja, du kennst vielleicht die Leute, die, ne, an die ich ran will, aber das muss man ja nicht sofort sagen. Das sind nochmal ganz eigene, da müssen wir vielleicht irgendwann anders nochmal drüber reden. Ich übersetze Social immer mit beziehungsbezogen, aber das ist so natürlich ist es auch. Sehr, es ist eine in zwischenmenschliche ganzen philosophischen Bücher hinten, ja, das ist so ein bisschen Philosophie und Science Fiction. Es geht bei Social Media Marketing auch nicht um den Return on Investment. Das ist so eine Knallchargengeschichte aus der Betriebswirtschaft. Ja. Es geht bei Social Media um Return on Relationship. Das heißt, ich baue eine Beziehungsebene mit einer anderen Person auf, und nach ergibt sich daraus möglicherweise auch mal ein Geschäft. Bloß weil man die Klicks zählen kann, heißt es nicht, dass die das Wichtigste sind. Genau. Sind wir uns genau. Ein. Ja. Ja, dann wünschen wir allen fröhliches Klicken, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Genau. Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Wir freuen uns über Däumchen nach oben, wenn ihr dieses knapp nur 108-minütige Gespräch weiterempfehlt. Ihr könnt es ja beim Joggen hören oder in der Badewanne, wenn ihr euch noch nicht aufgelöst habt. Total verschrumpelt kommt er raus. Irgendwas. Der Gero Pflüger freut sich, wenn ihr euch bei ihm meldet, oder ich freue mich, wenn er mich bei mir meldet. Sehr gerne. Bye, bye. Tschüss.